Vor Douglas Greed gab es ebenfalls hier, ich kann ja schon mal laid back hier, ganz laid back hineinlaufen lassen. Vor Douglas Greed gab es einen neuen Edit, der auch nur noch wenigen älteren Hörern vermutlich bekannten Gruppe Flash and the Pan, Waiting for a Train, schloss sich von der Bedeutung her, von der Aussage her, ein wenig krumpelig an Waiting for the Sun von Lula Circus, eine brandneue Platte, so gerade eben erschienen. Und ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Lest morgen nochmal den Spielbericht auf der 1Live Homepage. Das würde mich freuen. Dort selbst auch die Playlist von heute Nacht. Und hier, wie gesagt, wir fliegen weg mit Laidback hinaus in die Nacht. Macht's gut. Ich war, bin und bleibe Hans Nieswand. Ciao. 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, mit kleiner Verspätung melden wir uns und wir bitten, die Verspätung zu entschuldigen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht ist Themennacht bei uns und das Thema heute Nacht heißt: Ich hasse meinen Bruder bzw. meine Schwester. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, deren Verhältnis zu ihrem Bruder oder ihrer Schwester komplett zerstört ist. Wegen Gewalttaten, Erbschaftsstreit, sexuellen Übergriffen, schwerem Verrat oder grundsätzlich wegen eines großen Vertrauensbruchs. Wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, wenn es euch betrifft, ich hasse meinen Bruder bzw. meine Schwester, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 50 50, kostenfrei, oder mailt uns domian@wdr.de. So. Der erste Anruf heute Nacht heißt Horst und er ist 55 Jahre alt. Guten Morgen, Horst. Guten Morgen, Domian. Hallo, Horst. Grüße dich. Du sagst, bitte? Finde ich ja toll, dass ich mit dem Mensch mal sprechen kann, mit auf dessen Sendung meine lebensgefährlichen Süchte bist. So. Ja, aber echt, morgens kommst du nicht aus dem Bett. Gut. Ja. Ja, jetzt geht's. Also ich hasse meinen Bruder über alles. Das ist bei dir der Bruder? Jawohl. Warum? Tja, ich habe meinen Vater fast 3 Jahre gepflegt. Mhm. Pflegestufe 3. Ich glaube, das sagt alles. Ja. So ein sehr schwer kranker Mann. Ja. Mhm. Und in diesen fast 3 Jahren hat er sich kein einziges Mal blicken lassen. Weder im Krankenhaus noch zu Hause bei ihm. Hat mir nicht geholfen. Mhm. Und das Allergrößte war, er war noch nicht mal auf der Beerdigung von ihm. Welche Erkrankung hatte dein Vater, Horst? Der hatte Lungenkrebs. Ja. Und später kam dann noch Prostata dazu. Und dein Vater hat bei sich eine Zeit lang zu Hause gelegen oder bei dir zu Hause? Nee, der war bei sich zu Hause und ich war bei ihm. Ja. Quasi. Lebt und deine Mutter auch noch? Nee, die ist 95 schon gestorben. Achso, das heißt, du bist dann immer in die Wohnung gefahren, hast dich um den Vater gekümmert? Richtig, haben gekocht. Hast du das ganz alleine gemacht oder gab es da noch eine Hilfskraft? Ja, ja, das Rote Kreuz, die kamen morgens und abends und morgens habe ich dann gewaschen halt. Und der Bruder war kein einziges Mal da? Domian, kein einziges Mal. Wie war denn das Verhältnis früher zwischen deinem Bruder und eurem Vater? Ganz normal. Ganz normal? Ja, der war auch, wenn er mal was gebraucht hat oder so, da haben der Vater immer was gegeben, das weiß ich. Ja. Und wie war dein Verhältnis früher zu deinem Bruder? Normal auch. Nur halt, wir hatten an für sich nicht so einen Kontakt, wie man halt so Brüder haben sollte. Ja. Hm. Das war halt, jeder hatte andere Interessen gehabt und... Aber es gab keinen zerrüttenden Streit irgendwann mal. Nee, um Gottes Willen, ich habe ihm auch geholfen, indem, wenn er mal ins Krankenhaus musste und hat Sachen gebraucht, und da bin ich in seine Wohnung, haben die Sachen fertig gemacht und ins Krankenhaus gebracht. Und ist dein Bruder älter oder jünger als du? Nein, der ist 2 Jahre jünger. 2 Jahre jünger. Wie hat denn dein Vater, ich sag euer Vater, wie hat der das denn aufgefasst, dass sein anderer Sohn ihn in dieser schweren Zeit nicht ein einziges Mal besucht hat? Domian, da haben wir sehr oft auch drüber geredet und auf einmal hat er gesagt, dann lassen doch den Perecke, auf gut Deutsch gesagt, ja, und... Konnte dein Vater sich darauf einen Reim machen? Nee, überhaupt nicht. Was ist mit der Familie des Bruders? Hat er sich, also ich gehe mal davon aus, dass dein Bruder eine Frau hat, verheiratet ist? Der ist verheiratet, hat aber keine Kinder. Und die Frau hat sich auch nie blicken lassen? Nein, keine von beiden. Und die Hit ist ja, also von meiner Wohnung aus zum Vater sind es circa 2 Kilometer, ja, und er wohnt höchstens 200 Meter entfernt. Ach so, also noch viel näher. Ja. Wann ist euer Vater gestorben? 97. Ja. Und ich komme einfach damit nicht klar. Ich muss, wenn ich ihn auf der Straße sehe, da fange ich an zu zittern. Ja. Also nach dem Tod des Vaters gab es auch kein Gespräch zwischen dir und dem Bruder? Ich habe mit ihm gesprochen, ja. warum er zumindest nicht auf der Beerdigung war. Wie kam es zu dem Gespräch? Hast du ihn angerufen oder auf der Straße angesprochen? Auf der Straße. Auf der Straße. Ja. Und was hat er gesagt? Ich war in Urlaub. Und ich hätte ihm am liebsten da einen reingehauen, ja, auf gut Deutsch gesagt. War das euer einziges Gespräch in all den Jahren? Nee, nee. Also, wie jetzt Zeitepater gestorben? Ja. Ja. Ich habe ihm dann klipp und klar gesagt, für mich bist du auch gestorben. Ja, ich will nie mehr was mit dir zu tun haben. Horst, als dein Vater gestorben ist, da hast du diese 3 Jahre zurückgeblickt, dass der Bruder sich nicht gemeldet hat und dass er sich kein einziges Mal um den Vater gekümmert hat. Richtig. Hast du denn dann deinen Bruder benachrichtigt, dass der Vater gestorben ist? Na klar. Das schon. Der wusste alles und ich glaube ihm das auch nicht, dass er in Urlaub war. Wie hast du ihn benachrichtigt? Hast du ihn angerufen? Na klar. Und wie hat er da reagiert? Ah ja, tut mir leid. Ende. Da steht man ja so, wenn man das so hört, völlig ratlos da und fragt sich, was ist denn mit dem Mann los? Richtig. Und das kann auch aus dem Umfeld, ja, von der Verwandtschaft und Bekanntenkreis, ja, kann keiner verstehen. Wieso, weshalb, weswegen, ja? Ich frage nochmal, bevor der Vater krank wurde, kam denn dann der Bruder schon mal so den Vater besuchen oder zum Geburtstag oder zu Weihnachten? Gab es da so Kontakt? Ja klar, der hat ja auch zu Weihnachten vom Vater immer was bekommen. Unfassbar. Und schlagartig, nachdem der Vater so krank wurde, war Schluss. Ja, auf gut Deutsch gesagt, da war in dieser Zeit, das war, müsste ich jetzt zurückdenken, 2005 oder so, da ist er 50 geworden, ja. Und da hat er mich und der Vater noch eingeladen zu seinem Geburtstag. Und der Vater, der war zu dieser Zeit wieder im Krankenhaus. Ja, und ich bin dann kurz hin zu der Geburtstagsfeier und habe ihm da auch angesprochen, habe gesagt, du, sei doch zumindest mal so gut und fahr mal ins Krankenhaus und besuch ihn mal. Und nichts, gar nichts. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass du in all diesen Jahren jetzt danach ganz viel darüber nachgedacht hast oder auch mit deinen Leuten darüber gesprochen hast. Warum? Was für eine These hast du? Gar keine. Ich kann es nicht erklären. Keiner kann das. Ja? Hat er irgendeinen einen tiefen Groll gegen den Vater gehegt? Kann ich mir auch nicht vorstellen. Oder war ihm einfach, ich meine, sowas gibt es ja auch, war ihm einfach diese Erkrankung lästig? Das kann schon gut sein, aber... Oder hat er vielleicht Angst, dass er sich auch, so wie du es gemacht hast, auch um den Vater kümmern soll, wenn er sich dann vielleicht da mal zeigt? Und das wollte er nicht? Alles schön möglich, aber... ich bin ja auch quasi ins kalte Wasser geworfen worden und ich, wer das schon mal miterlebt hat, Pflegestufe 3, also das ist furchtbar. Ja, deswegen frage ich das. Vielleicht war ihm das einfach zu lästig, dass er gar nicht... Ich könnte sowas nie wieder machen. Nie wieder, ja. So sehr belastet hat es dich. Ja. Aber du bereust es nicht, dass du es gemacht hast? Nein, um Gottes Willen, ich habe das für meinen Vater gemacht. Ja. Der wollte ja auch nicht ins Heim, das war's ja. Ich finde das auch so sehr schlimm für deinen Vater, der dann ja in dieser so schweren Erkrankung bis zum Schluss im Bewusstsein hatte, dass sein anderer Sohn ihn komplett hat fallen lassen. Ja, zum Schluss halt nicht mehr so. Ganz zum Schluss nicht mehr, aber solange er noch bei klarem Verstand war, hat er es ja gewusst. Genau. Und auch nicht zur Beerdigung. Nein, das war ja... Das allerletzte, sage ich, ja. Und wie gesagt, und dann wie die Beerdigung und alles rum war, ja. Und dann ging es ja ums Erbe und dann hat er die Hand aufgehalten. Ach so, das geht noch weiter, die Geschichte. Es geht um ein Erbe noch. Ja klar, ich habe alles versucht, ja, dass der da nichts bekommt, ja. Keine Chance. Über welche Summen reden wir da so ungefähr? Ja, knappe 10.000. Ja, immerhin. Ja, immerhin. Das hat er bekommen dann auch noch. Ja klar, die Bank, die hat gesagt, nein, der hat das gleiche Recht wie Sie und Ihre Schwester auch. Das ist jetzt so ein Fall. Achso, es gibt noch eine Schwester. Ja, die lebt aber in Amerika, die konnte mir nicht helfen. Mhm. Das war unmöglich. Das ist jetzt so ein Fall, wo man eigentlich ratlos ist. Du hast ja alles unternommen, was du machen kannst. Du hast ihn angesprochen. Richtig. Und er weist dich von sich. Ja. Mehr kann man dann ja gar nicht machen. Und aber es ist dennoch ein belastendes Gefühl, das kann ich mir gut vorstellen für dich. Ja, das wird mich auch mein ganzes Leben lang, solange wie ich noch da bin, irgendwie mehr weiterverfolgen. Hast du denn mal vielleicht irgendwie mitbekommen, sofern man das mitbekommen kann, ob er mal auf dem Friedhof bei dem Vater war? Das glaube ich nicht. Hm. Das kann ich mir auch irgendwie nicht vorstellen, ja. Hm. Nee. Eine sehr, sehr erschütternde und traurige Geschichte, finde ich. Ja, und wie gesagt, dieser Mensch ist für mich jetzt auch gestorben. Hm. Ja, ich möchte nie wieder mit diesem was zu tun haben. Hast du eurer Schwester das auch alles erzählt? Na klar. Was sagt die dazu? Für die ist er auch gestorben. Also die will auch nie mehr was mit ihm zu tun haben. Die weiß alles. Und traurig, ne? Ja, sehr traurig. Aber man kann nichts machen. Zumal ich ja auch nicht gesund bin. Ja. Ich habe den Krebs besiegt und er hat ihn nicht besiegt. Ja. Ah, ja. Lieber Horst, ich danke dir für die Geschichte, dass du uns das erzählt hast. Aber ich habe da auch natürlich keinen Rat. Da muss man jetzt mit leben. Aber du hast dir zumindest nichts vorzuwerfen. Du hast dich vorbildlich um deinen Vater gekümmert und du hast immer wieder versucht, Kontakt zu ihm aufzunehmen. Mehr kann man dann nicht machen. Dann muss man halt gehen. Und so traurig es auch ist. Aber ich kann diesen Menschen nicht mehr in die Augen gucken. Verstehe. Das kann ich gut verstehen. Das ging mir, glaube ich, genauso. Ja, gell. Alles Gute von Herzen wünsche ich dir, Horst. Danke, Domian. Alles Gute, auf Wiederhören. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, unser Thema heute Nacht heißt, ich hasse meinen Bruder oder ich hasse meine Schwester und möchte infolgedessen gerne mit Leuten sprechen, deren Verhältnis zu ihrem Bruder oder zu der Schwester komplett zerrüttet ist, aus welchen Gründen auch immer. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann ruft an unter 0800 220 50 50. Und ich bin jetzt verbunden mit der Jutta. Und die Jutta ist, wie alt ist sie? 53. Guten Morgen, Jutta. Hallo, Domian. Hallo, Jutta. Schön, dass du da bist. Ja. Du sagst auch, dass du einen Geschwisterteil hast. Nee, ich habe zwei Geschwister. Ja, und du hast beide? Ja, mein Bruder und meine Schwester. Aha. Warum? Weil sie mich in einer sehr schlimmen und schrecklichen Situation ganz alleine gelassen haben. Erzähl mal von der Situation. Haben. Ja, erzähl mal von der Situation. Das ist jetzt so ungefähr 22 Jahre her. Ja. Da ich war mit einem Mann verheiratet zu der Zeit, der in unserer Ehezeit eine Frau umgebracht hat. Mhm. In der Ehezeit? Ja. Hat er eine Frau umgebracht? Ja, und nachdem er dann festgenommen wurde, nach 3 Tagen, wollte ich dann Hilfe von meiner Schwester haben. Mhm. Die Polizei hat mich dann auch noch dahin gefahren und dann hat meine Schwester zu mir gesagt, du bist selber schuld, wir haben dich vor den Mann gewarnt. Du musst jetzt selber zusehen, wie du klarkommst. Wir müssen jetzt auf unseren guten Ruf achten. Hat die Schwester gesagt. Ja, und mein Bruder wohnte zu der Zeit auch noch mit in dem Haus. Ja. Der hatte sowieso nichts zu sagen und hat sich dem angeschlossen. Ich habe dann noch ein paar Mal versucht, wieder Kontakt aufzubauen. Hm. Aber jedes Mal, wenn ich angerufen habe, wurde der Hörer aufgelegt. Wegen des guten Rufes? Ja. Bevor wir jetzt auf deine Schwester und Bruder nochmal eingehender zurückkommen, die Frage zu diesem Ex-Mann von dir, mit dem du verheiratet warst, warum hat der eine Frau umgebracht? Was ist da geschehen? Ja, der hat die umgebracht. Ich war auf Arbeit, auf Mittagsschicht. Mhm. Und er hat dann wohl eine Frau kennengelernt, ist mit der mit dem Taxi zu unserer Ehewohnung gefahren. Die hat er neu kennengelernt gerade da? Die hat er neu kennengelernt, ja, war besoffen, hat sie kennengelernt, sie ist mitgefahren. Wir wollten dann wohl Sex machen und bei ihm klappte das wohl nicht so. Mhm. Wegen dem Alkohol nehme ich mal an. Mhm. Und dann hat sie ihn ausgelacht und dann ist er durchgedreht und hat die Frau, ich glaube, mit 12, 13, 14 Messerstichen getötet. In eurer Wohnung? Im Ehebett. In eurem Ehebett? Ja. Mein Gott. Und als ich dann abends von der Arbeit nach Hause kam, wollte die Wohnungstür aufschließen, bin so ein Stück rein und in dem Moment war mein Mann schon bei mir am Hals mit dem Messer und hat zu mir gesagt, wenn du jetzt schreist oder irgendwie was machst, bringe ich dich genauso um, wie ich die Frau umgebracht habe. Währenddessen lag die Frau noch bei euch im Ehebett? Die Tote? Nein, die war nicht mehr da. Die war nicht mehr da. Wer hat die abgeholt? Er hat die weggebracht. Er hat die weggebracht? Wohin? wir haben zu der Zeit in Rinnsteinfurt gewohnt und da waren die Bahnschienen nicht weit und dann hat er die wohl auf Bahnschienen gelegt und die ist vom Zug überrollt worden. Mein Gott. Ja. Wie? Und, ja, dann hat er dich bedroht und wie ging das denn weiter? Ich habe nur immer gedacht, Jutta, das träumst du alles. Du wachst gleich auf, das träumst du alles. Das gibt es nicht, das kann nicht sein. Kurze Zwischenfrage. Wie lange warst du da mit dem schon verheiratet? 3 Jahre. Okay, also du sagtest, es kann nicht sein, das ist irgendwie nur ein böser Traum. Aber es war kein Traum. Nein. Wie ging es weiter? Hätte ich mich nicht so ruhig verhalten, wäre ich auch tot gewesen. Erzähl mal, wie es dann weiterging. Ja, er hat mich dann drei Tage lang gefangen gehalten. Also ich konnte nicht telefonieren. Ich war nicht alleine. Ich war wirklich nicht alleine. Er hat mich auf Schritt und Tritt beobachtet, geguckt, was ich mache. Ich konnte auch nicht schlafen. Er ließ mich nicht schlafen. Ich konnte sowieso nicht schlafen. In dieser Wohnung schlafen ging ja gar nicht. War dir ganz klar, er hatte die Leiche ja schon weggeschafft. War dir ganz klar, dass er da jemanden ermordet hatte? Hat er das zu dir gesagt? Ja, das war mir klar, weil es war nur Blut in der Wohnung. Aber er hat es nicht gesagt, ich habe jemanden umgebracht. Er hat das Wort wirklich zu mir gesagt, ich habe jemanden umgebracht. Ach so, er hat es so klar gesagt. Ja. So, du hast 3 Tage, hat er dich eingesperrt und dann? Ja, und dann kam glücklicherweise die Polizei. Gott sei Dank. Wie sind die ihm auf die Spur gekommen? Durch den Taxifahrer. Ach so. Der Taxifahrer hat die ja von A nach B befördert. Und die haben wohl ihre Handtasche, so kann man es rekonstruieren. Die konnten dann, und zu der Zeit wusste ich ja auch noch nicht, dass er schon vorbestraft gewesen ist. Und zu was weil ist er? Ja, weil er eben schon vorbestraft war und auch an dieser Adresse gemeldet war, war es natürlich klar. Weswegen war er vorbestraft? Ich glaube Körperverletzung. Diese 3 Jahre, während du vorher mit ihm zusammen warst, war das eine gute Zeit eigentlich? Sagen wir es mal so, ich habe ihn im Griff gehabt. Ich habe zwar manches Mal gemerkt, dass er aggressiv werden wollte, aber ich hatte ihn im Griff. Ich wusste, mit ihm umzugehen. Ich war aber auch kein Typ, die irgendwie jetzt böse geworden ist oder laut geworden ist. Also wenn ich vielleicht anders reagiert hätte, wäre es auch vielleicht schon vielleicht anders vielleicht ausgegangen. Hast du diesen Mann geliebt? Nein. Nein? Nein, danach nicht mehr. Nein, danach nicht mehr. Gut, das ist mir klar. Aber vorher meine ich. Ja, sonst hätte ich ihn ja nicht geheiratet. Naja, immer ist das nicht so ganz klar. Aber du hast den Mann vorher geliebt. Zu was ist er dann verurteilt worden? Zu 9 Jahren. Hast du dich sofort dann von ihm getrennt? Ja. Weil ich musste dann nach meine Schwiegereltern ziehen, notgedrungen, und die sind dann auch mit mir zu ihm im Knast gefahren und dann habe ich ihm auch gesagt, dass ich mich scheiden lassen werde, und dann sogar im Gefängnis ist er mir noch an der Gurgel gegangen. Nun ist er ja lange schon wieder raus aus dem Gefängnis. Hast du irgendwann nochmal Kontakt mit dem gehabt? Nein. So, jetzt bringen wir mal deinen Bruder und deine Schwester ins Spiel. Da ist etwas, das ein Kapitalverbrechen hat da stattgefunden. Und dieses Verbrechen war für dich ja auch eine Lebenskatastrophe, so kann man das ja sagen. Ja. Du bist mit einem Mann zusammengekommen gewesen, den du nicht richtig durchschaut hast. Und der sogar dich vielleicht auch noch umgebracht hätte, um ein Haar, je nachdem, wie sich die Sache entwickelt hätte. Da lassen deine Geschwister dich alleine mit dem Satz, wir müssen auf unseren Ruf achten. Und wir haben es dir ja immer gesagt, dass mit dem was nicht stimmt. Ja, es ist so. Ich habe ja bis jetzt keinen Kontakt. Haben damals zu der Zeit eure Eltern noch gelebt? Meine Mutter war schon lange verstorben und mein Vater ist in dem gleichen Jahr noch gestorben. Noch nicht mal da haben sie mir drüber Bescheid gesagt. Und jetzt sind 22 Jahre vergangen, sagst du? Ja. Und seitdem hat sich nie jemand von denen bei dir mal gemeldet? Nein. Ich bin wirklich fassungslos, wenn ich sowas höre. Wie kann man denn einen Menschen, also sprich jetzt dich, in so einer Lage so alleine lassen? Du warst doch wahrscheinlich damals auch komplett fertig mit den Nerven. Ja, ich hatte danach einen Nervenzusammenbruch und bin im Eiferfahren dann in eine Kur gekommen und... Wie war denn dein, das ist auch mal eine wichtige Frage, wie war denn dein Verhältnis früher, also davor, zu deinen Geschwistern? Ich habe meinen Bruder großgezogen, weil meine Mama gestorben war, wo ich 12 Jahre alt war. Mein Bruder war 3. Mhm. Dann habe ich von meiner Schwester den Kleinen, ihren Sohn, der war ein halbes Jahr, habe ich großgezogen mit, weil meine Schwester arbeiten gehen musste. Das hört sich nach engem Verhältnis an. Ich war immer für meine Geschwister da. Mhm. Egal was war. Vor dieser furchtbaren Tat, gab es da so regelmäßigen Kontakt? Geburtstage, Weihnachten, Besuche, Telefonate, alles ganz normal? Alles ganz normal. Das heißt, du hast plötzlich das wahre Gesicht deines Ehemannes gesehen, der ein Mörder ist, und du hast das wahre Gesicht deiner Geschwister gesehen, die überhaupt nicht loyal zu dir gestanden haben? Nein. Ja, genau so. Die haben gar nicht mehr zu mir gestanden. Was im Gegenteil, die haben sich sogar noch für mich geschämt und wohnt ihr? Also ich habe bis vor einem halben Jahr in dem gleichen Ort gewohnt, wo meine beiden Geschwister wohnen. Hm. Jedes Mal, wenn sie mich gesehen haben, haben wir sie weggeguckt. Das heißt, ihr seid euch auf der Straße in einem Ort, ist das ein kleiner Ort? Ja. Das heißt, ihr seid euch auf der Straße immer wieder mal begegnet in den Jahren und ihr habt nicht gegrüßt? Ich habe meine Geschwister angeguckt, nur die haben weggeguckt. Wie hält man das aus, Jutta? Wie geht man mit so einer emotionalen Katastrophe um? Sagen wir es mal so, ich bin an einem Punkt angekommen, wo ich kann es nicht mehr aushalten. Hm. Was heißt das? Ich kann es nicht aushalten. Das heißt? Ich gehe da irgendwie dran zugrunde. Hm. Du wohnst jetzt aber nicht mehr in dem Ort? Nein. Das ist, glaube ich, auch ein guter... Du hättest schon früher wegziehen sollen da. Ja, ich war aber nochmal verheiratet und bin deswegen auch in dem Ort wohnen geblieben. Nur die Ehe ist auch kaputt gegangen. Eben. Ja, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch sogar keiner Beziehung mehr fähig. Sind deine beiden Geschwister in diesem Ort so gut bürgerlich eingeordnet? Was machen die vom Beruf? Mein Bruder ist in Industriemechaniker. Mhm. Und meine Schwester ist technische Zeichnerin. Mhm. Ja, aber die ist gar nicht mehr am Arbeiten. Mhm. Die ist, so viel wie ich gehört habe, alkoholkrank und ist gestraft genug. Ja, ich glaube auch, dass so etwas auf einen zurückschlägt. Ich glaube, dass die in ihren stillen Stunden ein ausgesprochen schweres Gewissen haben. Denn sie haben dich de facto alleine gelassen. Sie haben dich in dieser schweren Stunde alleine gelassen. Ich weiß, die Geschichte hört sich auch für manche Menschen unglaublich an und aber es ist eben alles so passiert, wie es passiert ist. Du hast von deiner Seite aus nicht mal nochmal einen Versuch unternommen, mit denen Kontakt aufzubauen. Doch, sicher, zwischendurch immer mal. Das hast du sogar angerufen. Sogar das hast du noch gemacht. Ja, sicher. 1997, wo ich meinen zweiten Mann geheiratet habe, habe ich sogar eine Karte hingeschickt zu meiner Schwester, dass ich geheiratet habe und meinen neuen Ehenamen und Telefonnummer. Aber ich habe nie was gehört. Nie. Ich finde es erstaunlich von dir, dass du das, und ich finde es letztendlich toll von dir, dass du es sogar nochmal versucht hast. Ich glaube, ich hätte es nicht gemacht. Ich wäre dann so verletzt gewesen, dass ich mich zurückgezogen hätte, generell. Mhm. Ja, wie geht es jetzt weiter? Ja, ich habe ja auch gedacht, die Zeit heilt alle Wunden und irgendwann ist alles mal vergessen und man kann nochmal wieder von vorn anfangen. Mhm. Aber ich bin jetzt im Moment an einem Punkt angekommen, wo ich keine Hoffnung mehr habe. Mhm. Ich glaube auch, dass nicht alle Wunden von der Zeit geheilt werden. Das glaube ich. Nein, ich meine in Bezug auf meine Geschwister. Ja. Ich glaube, sowas kann man letztendlich nicht, das kann man nicht verarbeiten, nicht vergessen. Das ist immer da. Die Chance würde nur darin bestehen, wenn Sie den ersten Schritt machen würden. Ja. Und dich vielleicht auch um Verzeihung bitten würden. Dann könnte man ja einen Neuanfang machen, wenn du dazu bereit wärst. Ja, wärst du dazu bereit, wenn die beiden jetzt sagen würden, uns tut das sehr leid, was damals passiert ist, lass uns nochmal neu beginnen? Würdest du es machen? Ja, das würde ich tun, weil das mich sehr quält. Mhm. Das quält mich. Mhm. Geschwister zu haben, Blutsverwandte zu haben, weil man wird ja auch älter und reifer und man denkt dann ja auch ganz anders drüber. Jutta, Das tut mir sehr, sehr leid, auch in deinem Fall. Und da gibt es auch keinen Ratschlag, keine Lösung. Die Lösung wäre, dass die von sich aus initiativ auf dich zugehen. Wenn die es nicht tun, dann muss man leider Gottes damit leben. Ja. Ich finde gut, dass du aus dem Ort raus bist, dass du nicht die persönliche Konfrontation zumindest mehr aushalten musst. Ja, das war auch das einzige Richtige, was ich gemacht habe. Ja, das glaube ich auch. Ja. Wünsche dir von Herzen alles Gute, Jutta. Danke für deinen Anruf. Ja, schönen Dank, Domian. Alles Liebe wünsche ich dir. Ja, okay, danke. Tschüss. Tschüss. Und ich bin jetzt genau um 13:30 verbunden mit Birgit. Und die Birgit ist, wie alt ist sie? 34. Guten Morgen, Birgit. Ja, guten Morgen. Birgit, ich hasse meinen Bruder oder meine Schwester, heißt das Thema. Ja, genau. Bei mir geht es um meine Schwester. Ja, was ist da geschehen? Ich zitter ein bisschen in der Stimme. Ich weiß nicht, ob ich jetzt reden kann. Einfach mal an. Wird schon gehen. Ich lebe seit 16 Jahren in Portugal und bin damals einer Urlaubsliebe hierher gefolgt. Achso, du rufst jetzt auch aus Portugal an? Genau, ja. Ja. Mhm. Und vor 16 Jahren bist du dorthin gegangen? Genau. Mhm. Wo genau bist du in Portugal? An der Algarve. Ah ja. Mhm. Ja, und ich hatte dann mit diesem Mann eine längere Beziehung. Also ich habe mit ihm zusammen gewohnt, wir waren ungefähr 5 Jahre zusammen. Mhm. Und meine Schwester hatte Eheprobleme in Deutschland, die hat ja in Deutschland gelebt. Mhm. Und ich habe sie dann eingeladen, um einfach Abstand zu gewinnen von ihrer Situation. Also komm mal nach Portugal, hier ist schön und kannst ein bisschen dich erholen. Genau, ja. Ich wollte so sie ein bisschen trösten und aufmuntern und war, ja, und dann kam sie hierher und ich habe zu der Zeit als Altenpflegerin gearbeitet und habe immer im Turnus, war ich immer 3 Tage und 3 Nächte nicht im Haus, sondern bei dieser alten Dame und als ich von meiner Schicht sozusagen zurückkam, habe ich dann in unserem damaligen gemeinsamen Bett ihren Armreif gefunden. Und so flog das dann halt auf, dass die beiden was miteinander hatten. Und also sie kamen nach Portugal, um sich eigentlich zu erholen und es kam zu einer Affäre zwischen deinem Partner und ihr. Genau, ja. Mhm. Ja, und es ist nicht nur zu einer Affäre, sondern das bahnte sich dann also eine richtige Liebesbeziehung an und und ich bin dann geflohen irgendwie, ich wollte das nicht. Ich war dann wahnsinnig krank geworden auch noch gleichzeitig und wie das dann halt immer so ist. Blieb sie denn länger dann in Portugal? Nee, sie blieb nur 2 Wochen oder so, also sie hatte diesen Urlaub und dann kam sie aber wieder, weil sie haben sich also beide wahnsinnig verliebt ineinander. Die kannten sich vorher nicht? Doch, die kannten sich vorher auch schon, ja. War vorher da auch schon mal irgendwas gelaufen? Nein, überhaupt nicht. Als du diesen Ring da gefunden hast, in eurem Ehebett, ja. Armreifen in eurem Ehebett gefunden hast, das ist ja erstmal ein Schock. Ja. Hast du dann direkt sie oder deinen Partner angesprochen oder erstmal nichts gesagt? Ja, sofort. Ich war total konsterniert und ging dann mit diesem Armreif zu ihr und hab gesagt, du, wie kommt das? Und dann hat sie das alles gebeichtet und war ihr wahnsinnig peinlich und ihm auch. Aber dann ging das ja, wenn die nur 2 Wochen da war, nach ein paar Tagen dann schon zur Sache. Ja. Sie hat auch gar nicht versucht, sie irgendwie rauszureden, ich habe das Bett gemacht und da ist er abgefallen oder irgend sowas. Sie hat gleich die Wahrheit gebeichtet. Ja, genau. Und war dein Partner dabei, als sie die Wahrheit gebeichtet hat? Ich glaube, dass ich erst mit ihr allein gesprochen habe oder auch mit ihr allein erst sprechen wollte. Und ich hatte, also das war auch keine besonders gesunde Beziehung. Also wie soll ich sagen, ich hatte auch Probleme mit meinem Partner, aber wir haben immerhin noch gemeinsam unser Bett geteilt und also, weil der war sehr viel älter und es gab also schon auch Probleme. Und sie hat dann später im Nachhinein sich so ein bisschen rausgeredet, ihr wart ja sowieso nicht, ihr hattet ja auch schon Probleme und so. Und sie wollte sich trösten lassen. Wie lange warst du denn dann noch mit deinem Partner zusammen? Nee, ich bin dann nach ein paar Tagen erstmal, ich wollte aus dieser Situation auch raus, weil die haben ja dann sich verliebt und das spielte sich dann so hinter meinem Rücken ab und ich habe das dann immer so mitgekriegt, es war ganz schrecklich und dann bin ich also zu dieser alten Frau, die Tochter von dieser alten Frau, die ich gepflegt habe, die hat mich dann aufgenommen bei ihr zu Hause und ich war ja auch sehr, auf dem Land und ich war... Also damit war quasi die Beziehung zwischen dir und deinem Partner beendet. Kann man so sagen. Genau. Wie lange wart ihr denn da eigentlich zusammen gewesen? Das hatte ich gerade nicht richtig verstanden. Ich mit meinem Partner ungefähr 5 Jahre, ja. 5 Jahre waren das? Ja. Genau, ja, das hast du gesagt, genau. Mhm. Wie lange waren dann wiederum deine Schwester und dein Partner dann zusammen danach? Ich weiß nicht so genau, aber ich glaube so 6, 7 Jahre. Jedenfalls eine Tochter bekommen und die Tochter ist jetzt 9 oder 10, also. Und diese Beziehung zwischen den beiden ging eben vor ein paar Jahren, aber auch vor 2 Jahren oder 3 Jahren oder so auch auseinander. Ist denn deine Schwester dann auch ganz nach Portugal gekommen? Eben, die ist auch ganz nach Portugal gekommen. Und für mich war das einfach alles schrecklich, weil ich in diesem Haus, wo das meinem damaligen Freund gehört hat, da habe ich halt ganz viel versteckt. Das ganze Haus war ich. Also ich habe ich habe das mit renoviert und eingerichtet. Und aber das heißt, du musstest es dann verlassen, das Haus? Ja, klar. Das wollte ich. Ist denn dann deine Schwester oder wart ihr dann sogar in der Nähe rein wohntechnisch hinterher? Ja, wir sind immer noch, wir leben immer noch in der Nähe. Immer noch. Siehst du sie manchmal? Wir haben uns eine Zeit lang immer wieder mal gesehen und man läuft sich hier auch über den Weg. Aber ich inzwischen will ich überhaupt keinen Kontakt mehr mit ihr. Es gab schon ein bisschen Kontakt vorher. Aber ich habe immer vermisst, dass sie mir wirklich zu verstehen gibt, dass sie versucht, mit mir wieder ins Reine zu kommen. Wie war denn damals, bevor dieses Desaster passierte, dein Verhältnis zu deiner Schwester? Gut, ich habe sie immer als, sie war meine große Schwester und ich habe sie immer als Vorbild gesehen und sie immer so in den Himmel gehoben und idealisiert fast schon und habe ihr, bevor sie nach Portugal in Urlaub kam, habe ich meinem Freund noch vorgeschwärmt, was für eine tolle Frau das ist und ich weiß auch nicht. Was war, Birgit, für dich schlimmer? Dass dein Freund dich enttäuscht hat oder dass deine Schwester dich enttäuscht hat? Deine Schwester. Das war schlimmer. Es gab auch damals... Weil bei ihm denke ich so, ist ein Mann, also ich habe auch keinen Respekt jetzt mehr vor dem, aber das ist mir irgendwie so egal. Aber bei meiner Schwester finde ich es ist wahnsinnig verletzend. Das ist noch nicht alles, denn inzwischen ist sie mit einem anderen Ex-Freund von mir zusammen und hat gerade wieder ein Kind bekommen von diesem anderen Mann. Mit dem warst du nicht zusammen, als sie sich dann auch mit dem... Das war auch nur eine ganz kurze Geschichte und das war keine Liebe. Also bei mir jetzt nicht, aber der war damals in mich verliebt und das war ein Freund für mich. Heißt das, hast du irgendwie so das Gefühl, dass sie hechelt deinen Männern hinterher? Es ist irgendwie so seltsam. Es kommt mir total komisch vor. Und ich weiß nicht, was das soll. Ich meine, gut, hier gibt es auch nicht viel Auswahl an Ich habe einfach keine Worte dafür. Bleiben wir nochmal bei dem heftigen Fall, den du gerade geschildert hast. Gab es kein einziges Mal den Versuch deiner Schwester, mit dir zu reden, sich zu entschuldigen, sich vielleicht zu erklären, dass es ihr leid tut, aber dass sie ihn eben sehr liebt? Gab es gar nichts in dieser Richtung? Sie hat wohl ein paar Mal versucht, mich zu kontaktieren und immer wieder mal eine E-Mail zu meinem Geburtstag, hat sie immer eine Geburtstags-E-Mail geschickt oder ab und zu kamen Versuche, dass sie mich angerufen hat und wollte so sagen, gehen wir mal einen Kaffee trinken oder so oder lass uns doch mal treffen, aber das war für mich nicht... Ich hätte mir vorgestellt, dass nach so einer Geschichte, wenn ich schon nicht mit ihr am Telefon sprechen will, dass sie dann mal einen Brief schreibt oder sich einfach ernsthaft Ja, so gut, sie wollte ja mit dir Kaffee trinken gehen. Vielleicht wollte sie dir irgendwas sagen. Ja, gut, aber das war mir nicht genug, weil damals war ich noch zu sehr unter. Das Ganze ist 16 Jahre her. Nein, das Ganze, das ist jetzt. Ich lebe seit 16 Jahren. Also, genau. Du lebst seit 16 Jahren her, aber es ist dann auch schon eine ganze Weile her. 11 ja. Jahre ungefähr, ne? Ja, so, ja. Ungefähr. Ja, genau. Ja, das stimmt. Das ist schon ewig her, aber irgendwie seitdem jetzt auch noch diese Geschichte mit diesem anderen, ich weiß auch nicht. Mir fehlen einfach die Worte für so ein Verhalten. Und ist das denn so? Unsere Sendung heißt ja, ich hasse meinen Bruder oder meine Schwester. Würdest du wirklich so weit gehen, dass du das Wort Hass gebrauchst? Ja. Teilweise. Also ich habe Phasen, wo ich wirklich Hassgefühle ihr gegenüber habe. Und so nach außen hin kann ich das immer ganz cool so wegstecken, aber ich würde ihr ganz gerne mal irgendwie. Ich habe einfach kein Vertrauen mehr in Menschen allgemein. Ach so. So eine schlimme Folge hatte das, dass dieses Verhalten deiner Schwester dich gegenüber Menschen grundsätzlich hat sehr misstrauisch werden lassen. Ja, Was müsste passieren? Gäbe es einen Frieden? Was müsste passieren? Das weiß ich gar nicht. Kann ich so nicht beurteilen. Würde es dir denn für dich gut tun, wenn du mal mit ihr wirklich mal Aug in Aug reden würdest und ihr das alles mal so wirklich klar auf den Tisch legen würdest? Ja, vor einiger Zeit oder vor ein paar Jahren habe ich mir das noch vorstellen können. Mhm. Aber irgendwie inzwischen habe ich ich habe so mit dem Thema abgeschlossen. Ach so, also. Ich habe so, für mich ist das irgendwie erledigt. Ich will gar nicht mehr. Wobei, ich glaube ja, Birgit, solange man eine Person hasst, dann ist die Sache nicht abgeschlossen. Mhm. Und ich glaube, dass, wenn man diesen großen Begriff Hass gebraucht, dass das auch immer auf einen selbst zurückschlägt. Deswegen überlegte ich gerade, ob es irgendwelche eine Möglichkeit gäbe und wenn es eine harte Aussprache wäre, dass du es immer mal von der Seele sprechen könntest, vielleicht wäre es dann eher zu den Akten gelegt, als jetzt, ich spüre ja auch deine schwere Kränkung und Verletzung, die dir danach wirkt. Vielleicht wäre so ein durchaus hartes Gespräch gar nicht so falsch. Ja, weißt du, Domin, vielleicht wäre das alles auch nicht, vielleicht würde ich das auch nicht so nah an mich rangehen lassen, wenn das Ganze in Deutschland passiert wäre oder so, wo jeder, weißt du, wo man, aber ich kam hier in so ein, als Ausländerin in so ein kleines Nest und da ist so eine kleine Gemeinde. Ja, umso schlimmer. Jeder kennt jeden und ich war so wahnsinnig abhängig von diesem Mann auch und hatte keine eigenen Freunde und hatte irgendwie gar nichts selber vielleicht, und stand dann ganz alleine da und musste mir alles neu aufbauen und vielleicht, Birgit, gibt es ja doch irgendeine eine Strategie, wie man auch mit diesen doch sehr, sehr unwohlen Gefühlen, für dich unwohlen Gefühle umgehen könnte. Ich würde dich gerne mal von meiner Psychologin zurückrufen lassen. Wäre das okay? Ja, gerne. Vielleicht gibt es da doch noch irgendeinen Anhaltspunkt, den man da noch aufgreifen könnte. Das würde ich gerne machen. Anja ist heute Nacht bei mir. Okay. Dann sage ich von hier aus erstmal schöne Grüße nach Portugal. Ja, danke. Schön, dass du angerufen hast und wünsche dir alles Gute. Okay, danke. Und wir melden uns gleich wieder. Tschüss. Ja. Ciao. Wir machen weiter mit Daniel und der ist 21. Hallo Daniel. Ja, hallo. Hallo Daniel. Du sagst das auch über deinen Bruder oder deine Schwester? Ich hasse sie. Ja, über beide. Über beide? Ganz genau. Wie alt sind deine beiden Geschwister? Ich habe einen Zwillingsbruder, 21. Ja. Und meine Schwester ist 25. Und warum hast du die? Ja, da muss ich etwas ausholen. Und zwar war das mit 12 Jahren. Nee, also vorher. Seid ihr übrigens eineiige Zwillinge? Ist Zwillinge? Nee, zweieiig. Zweieiige. Ja. Und zwar, um das mal so auf den Punkt zu bringen, ich wurde von meinen Eltern misshandelt. Was heißt misshandelt? Ja, Schläge, war eigentlich so das Mindeste, Schläge, ganz ehrlich. Was gibt's denn noch mehr? Ja, einfach Quälereien. Ich wurde ans Bett gefesselt, mit als Kind und sowas. Warum? Warum, ja. Warum machen sie Eltern sowas? Ich weiß es nicht. Du wurdest ans Bett gefesselt, du bist geschlagen worden? Ich wurde geschlagen und meine Geschwister, ich weiß nicht, ob sie dazu gezwungen worden sind oder ob sie es lustig fanden, haben mitgemacht. Auch dein Zwillingsbruder? Auch mein Zwillingsbruder. Und deine Eltern haben die beiden anderen Geschwister nicht geschlagen? Nein, gar nicht. Die haben nur sich sehr schlecht dir gegenüber verhalten? Ja. Ja, das ist jetzt ein Beispiel zum Beispiel. Also es war ja nicht nur Schlagen. Zum Beispiel, ich kam in die Küche, wollte was zu trinken haben und mein Bruder steht mit einer Wasserflasche vor mir und ich bekomme einen Becher, wo nur Salzwasser drin ist. Wann fing dieses merkwürdige Verhalten denn an, dass deine Eltern sich dir gegenüber so verhalten haben und den anderen Geschwistern komplett anders? Also das war eigentlich immer so. Also es war nicht so, dass meine Eltern nach meine Geschwister auch misshandelt worden sind. Das war eigentlich immer nur ich. Also solange du denken kannst, bist du misshandelt worden von deinen Eltern? Ja. Geschlagen worden und es gab seltsame... Geschlagen worden, gefesselt worden. Nochmal zu den Fesseln. Die haben dich ans Bett gefesselt. Wie ans Bett gefesselt? Ja, wir hatten so ein Hochbett und da waren halt auch so Stangen dran, damit die Kinder halt nicht rausfallen können. Ne? Ja. Und ich wurde dann halt dran gefesselt, damit ich irgendwie, ich weiß nicht, nicht durch die Wohnung laufen kann oder so. Wie alt warst du da? Da war ich 7, glaube ich. Und das kam öfter vor? Das kam eigentlich jeden zweiten Tag vor. Und wie lange haben die dich dann da festgebunden gelassen? Ja, mein Vater ist morgens zur Arbeit gefahren. Ja. Um 9. Und da kam um 5 wieder. Wie, dann warst du den ganzen Tag an dem Bett? Nee, meine Mutter war da. Aber. Und ja, wie lange warst du dann gefesselt an das Bett? Ja, bis 5 Uhr, bis mein Vater dann kam. Der hat mich dann losgemacht. Ach so, du warst dann doch die ganze Zeit gefesselt an dem Bett? Ja. Und obwohl die Mutter da war? Ja. Und wenn du mal zur Toilette musstest? Ja, was macht man dann, wenn man gefesselt ist? Dann hast du unter dich gemacht. Ja. Das ist ja unfassbar. Aus reiner Bosheit? Aus reiner perverser Qual? Ich kann es nicht erklären, warum. Ja, wahrscheinlich. Und das kam immer und immer wieder vor? Ja. Und wie haben sich denn dann deine Geschwister verhalten? Das ist ja nun eine ganz dramatische Situation. Ich war ja eigentlich mit meinem Bruder in meinem Zimmer. Mhm. Also wir hatten ja so ein Hochbett und Doppelbett. Und er war aber fast dann den ganzen Tag nicht im Zimmer. Hast du auch während dieser ganzen Zeit nichts zu essen bekommen? Ja. Ja, wie gesagt, dann habe ich mal, ich wollte mal was trinken oder so und dann kommt er halt mit so einem Becher, wo dann Wasser mit Salz drin war. Weißt du, wo ich natürlich dann direkt wieder ausgespuckt habe, ne? Wir sagen es nochmal klar, das ist gerade so ein bisschen untergegangen. In dem Becher war Salz. Ja. Salzwasser oder pures Salz? Nee, Salzwasser. Also Wasser und dann, ja. Mit Salz. Und sie haben dich auch richtig geschlagen, ins Gesicht? Ja, also, ja. In Gegenständen, mit Gegenständen. Beide, entschuldige, wenn ich das so genau frage, weil ich das so unfassbar finde, was du gerade erzählst, beide Elternteile haben das auch immer getan. Klein auf. Ja. Meine Mutter nicht so viel, aber auch. Könnte man sagen, dass sie dich so stark geschlagen haben, dass du auch Verletzungen davon getragen hast? Ja, zwischendurch. Also einmal war es so heftig, mein Vater kommt von der Arbeit und schmeißt mich halt durch die Wohnung. Wirklich geschmissen. Und da hatte ich auch einen Arm gebrochen und so. Und was hast du denn im Krankenhaus gesagt? Die Wahrheit. Du hast die Wahrheit im Krankenhaus gesagt, dass deine Eltern das gemacht haben? Ja. Wie alt warst du da? Da war ich 9. 9. Und daraus, was ist daraus gefolgt? Daraus ist halt gefolgt, dass sie, so kann ich mir das erklären, so richtig, so nie, wie das dann rausgekommen ist, weiß ich selber nicht, aber dann das Jugendamt ist dann halt eingeschaltet worden. Aber du hast dann weiter bei deinen Eltern gelebt? Ja. Bis zu welchem Alter? Erstmal kam, bitte? Bis zu welchem Alter warst du im Haus deiner Eltern? Bis ich 12 war. Ach so, bis du 12 warst? Ja. Und dann? Bin ich in ein Kinderheim gekommen. Und bist denn da aufgewachsen? Ja. Und seitdem war ich dann auch nicht mehr zu Hause. Das heißt, dieser gebrochene Arm war letztendlich für dich die Rettung, da rauszukommen, weil das Jugendamt dadurch aufmerksam auf die Sache wurde? Naja, es gab schon vorher. Also ich bin dann mal, fast eigentlich ohne Essen zur Schule gegangen und sowas, ne? Dann, wenn man dann nichts isst, dann fragt man sich bei Klassenkameraden, das merken die Lehrer. Und fragen dann natürlich auch. Und dann sagt man, nee, habe ich nicht. Und so hat es halt alles angefangen. Und ich glaube, der gebrochene Arm war dann so der entscheidende Punkt. Wo das Jugendamt gesagt hat, dann ist immer einmal wöchentlich eine Familienhilfe gekommen. In die Familie, aber da wurde mir dann auch, die wurden gar nicht reingelassen, damit ich bloß nicht anfange irgendwie zu schreien oder so, weil ich habe diese Frau halt gemocht, weil das die einzige Person war, die für mich so ein bisschen, ne? Mhm. Wurde ich dann halt auch Mund zugehalten oder so, damit ich nicht rufen kann oder so. Und in der Schule hattest du Angst, dich einem Lehrer anzuvertrauen und alles zu erzählen? Ja, weil es auch gedroht worden ist, ne? Also eine Lehrerin war dann zwischendurch mal auch in der Familie, weil meine Eltern nicht in die Schule gegangen sind, zu den Sprechtagen. Mhm. Aber die haben dann nicht aufgemacht oder so. Was ist dein oder war dein Vater vom Beruf? Mein Vater hat bei einer Autofirma gearbeitet, der hat Kundenbetreuung gemacht. Mhm. So, jetzt bist du aus dieser Familie seit 9 Jahren raus. Ja. Ne? Mit 12 rausgegangen. Ja. Hast du seitdem überhaupt keinen Kontakt zu der Familie, Eltern und Geschwistern gehabt? Ja, wir hatten, wenn man im Kinderheim hat, kann man ja Besuchszeiten hat man, wo man erstmal kommen die Familien ins Kinderheim, alle 2 Wochen. Kamen deine Leute? Ja, am Anfang ja. Ich weiß nicht warum, aber sie kamen. Wolltest du das überhaupt, dass die kommen? Also das erste halbe Jahr wurde vom Kinderheim aus gesagt, erstmal Kontaktsperre. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja klar, man vermisst ja schon trotzdem auch seine Eltern, ne? Mhm. Ja, und dann nach einer Zeit, nachdem sie öfters da gewesen sind, bin ich dann nach Hause gegangen, regelmäßig. Mhm. Alle 2 Wochen, glaube ich, war das. Mhm. Und da fing das eigentlich wieder alles an. Und seitdem habe ich dann gesagt, gehe ich gar nicht mehr. Also seitdem ich 15 bin, habe ich gesagt, nee, ich will da nicht mehr hin. Nun wussten ja die Behörden Bescheid, dass da einiges schief läuft, um nicht zu sagen, da sind dramatische Dinge passiert. Gab es strafrechtliche Konsequenzen für deine Eltern? Das weiß ich nicht. Das weißt du nicht. Da wurde nicht groß mit mir drüber gesprochen. Du hast jetzt auch keinen Kontakt zu deinen Geschwistern? Nee. Du rufst heute ja auch an zu dem Thema, ich hasse meinen Bruder und meine Schwester. Genau. Weil die mitgemacht haben. Weil die mitgemacht haben, genau. Genau. Und ich meine, wir wohnen immer noch in der gleichen Stadt. Man läuft sich auch mal über den Weg. Also am Anfang gab es halt Briefe, als ich in Kinderheim gelebt habe. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich von denen gewesen ist. Und jetzt läuft man sich zwar noch über den Weg, aber... Also du kennst die noch, du vom Ansehen... Wir haben auch jetzt mal gesprochen zwischendurch. Was redet man denn dann, wenn man so eine seltsame Vergangenheit hat? Wie spricht man da miteinander? Auf der Straße vermutlich. Das verwundert mich auch jedes Mal. Also mein Bruder tut immer so auf Friede, Freude, Eierkuchen, meine Schwester auch. Wo ich mir dann auch denke, so... Versuchen die denn den Kontakt wieder aufzubauen, dass die sagen, komm doch mal vorbei, lass uns mal was gemeinsam machen oder so? Nee. Gar nicht? Nee. Gar nicht. Also man redet irgendein oberflächliches Gequassel auf der Straße und das war's dann? Ja, hallo, wie geht's? Was hast du gemacht? Sowas. Ich bin völlig baff, Daniel. Hast du hast wahrscheinlich über dein Schicksal und dein Leben auch schon Millionen Mal nachgedacht. Irgendeine Erklärung, warum du das Ziel dieser Gewalttaten warst und deine anderen Geschwister verschont wurden? Nee. Also, ich weiß es nicht. Das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen arrogant an, aber ich war einmal in der Schule der Beste von der Familie, sowas. Ich weiß es nicht. Ja, aber eigentlich sind die Eltern dann stolz auf den... Ja, eigentlich schon, aber wenn man dann immer so vielleicht hört... Mein Bruder war halt nie so gut, ne? Immer gesagt, ja, der ist Prügelei und ne? Er prügelt sich und ich schreibe vielleicht immer eine gute Note, ich weiß es nicht. Bist du denn deinen Eltern auch nochmal über den Weg gelaufen? Ja. Auch? Und wie ist das? Ja, wir waren dann mal habe ich ja gesagt, mit 15, ich möchte nicht mehr. Auch nicht zum Besuchen oder so und die sollen mich auch nicht besuchen. Und dann hatten wir mal mit 20, habe ich mit einer Betreuerin. Da haben wir dann gesagt, komm, wir hatten das aber auch vorher angekündigt bei denen, wir fahren mal vorbei. Und da war auch, da wie meinem Bruder, Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, da war die Betreuerin ja auch dabei, ne? Da richtig, haben aber die auch, sich ja, versucht auch, wir haben da natürlich über die Vergangenheit gesprochen, aber nur Schönes. Wo sie sagt, das wäre schön, wo ich dachte so, das gab es gar nicht. Also die sagte, wir wären im Zoo gewesen oder so, aber es überhaupt nicht gab. Aber du hast auch nicht dann in der Situation das Schlimme angesprochen? Nee. Hast du dich nicht getraut oder es war nicht der passende Rahmen, das zu machen? Genau, es war halt nicht der passende Rahmen. Ja, und dann haben wir halt besucht und eine Woche später bekomme ich einen Brief, wo richtige Beleidigung und derbste Beschimpfungen drin waren, was mir einfällt, mit der Betreuerin vorbeizukommen. Sag mal, Daniel, das ist so eine traurige Geschichte. Es ist so eine traurige Geschichte, was du da erzählst. Und du hast wirklich viel mitgemacht in deiner... Ich denke auch oft noch drüber nach. Das glaube ich. Besonders, wenn man so unter Freunden ist und dann mal bei den Freunden zu Hause ist und... Das glaube ich. ...die Eltern auch da sind. Wie man dann sieht, es hätte auch ganz anders laufen können. Ja, absolut. Was glaubst du, was das so für Nachwirkungen für dich und dein Leben hat heute? Ja, wie gerade erwähnt, also diese ständigen Gedanken so, ne? Und... Ja, man denkt halt immer so, wenn du auch durch die Stadt läufst und du siehst eine Familie, so, ja, das ist schon so ein bisschen verletzend. Ja, ja. Auch, ne? Ja, ja. Man sieht die Familie und denkt, also, wieso musstest du ausgerechnet sowas erleben? Ja. Oder zu Weihnachten. Ich sitze hier Weihnachten alleine. Hast du eine eigene Wohnung? Ja, ja. Jetzt, ja. Und was machst du für einen Beruf? Ich habe jetzt bis vor kurzem ein Jahrespraktikum bei einem Fotografen gemacht. Ja. Oh ja, und jetzt bin ich halt ausbildungssuchend. Ach so. In dem Bereich Fotografie. Hast du eine Freundin oder einen Freund? Eine Freundin. Freundin. Hab auch so viele Freunde oder so, ne? Also das ist nicht so, dass ich alleine, ganz alleine bin. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn man so eine Vergangenheit hat, die wirklich so furchtbar ist und so undurchschaubar auch, dass man immer so eine tiefe Grundtraurigkeit mit sich herumträgt. Ja. Ist das so? Ja. Boah, Daniel, man merkt es mir aber nicht an. Also man merkt es nicht unbedingt an, aber man denkt schon so abends mal. Klar. Oder wie gesagt, wenn man halt durch die Stadt geht oder so. Ja, weil ich finde das im doppelten Sinne schlimm. Einmal natürlich das, was geschehen ist, faktisch, was die mit dir gemacht haben. Und zudem auch noch, dass man das überhaupt nicht begreift, warum das so war. Und warum auch zum Beispiel deine Geschwister nicht heute auf dich zugehen. Das sind auch erwachsene Leute. Dass die von sich aus nicht den Gedanken haben, das war schrecklich und wir kümmern uns jetzt um unseren Bruder und nehmen Partei für dich, weißt du? Ja. Tut mir super leid. Ich finde dich wirklich einen sehr netten Kerl, muss ich dir sagen. Dankeschön. Wirklich. Auch wie du das jetzt so erzählt hast, das muss ich sagen, ja. Ja, und danke für das Vertrauen, dass du uns das hier erzählt hast. Das ist ja nur auch nicht so einfach, wahrscheinlich alles einfach so. Ja, seitdem ich die Therapie gemacht habe, spreche ich darüber schon auch. Ach, du hast eine Therapie gemacht? Ja, habe ich gemacht. Fühlst du dich im Moment so ganz okay oder möchtest du mit meiner Psychologin auch noch mal ein paar Worte sprechen? Nee, im Moment, jetzt haben wir ja darüber gesprochen. Ja. Das reicht. Sehr gut. Lieber Daniel, alles Gute wünsche ich dir. Und tausendmal Glück in deinem Leben nach all den Schattendingen, die hier früher passiert sind. Ganz viel Glück wünsche ich dir. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. Dankeschön, tschüss. So, jetzt habe ich leider nicht mehr so ganz viel Zeit, aber ich spreche noch Veronika an. Veronika ist 44. Guten Morgen, Veronika. Guten Morgen, Domian. Ich habe mich ein bisschen in der Zeit vertan, entschuldige. Aber leg mal einfach los. Ja, und zwar geht es bei mir darum, also der Mann meiner Schwester hat mich vor 39 Jahren das erste Mal oder vor 38 Jahren das erste Mal missbraucht. Der Mann deiner Schwester? Ja, also mein Schwager. Mhm. Ja. Und das ging so über 4, 5, fast 6 Jahre. Ja, da ist deine Schwester viel älter als du. Meine Schwester ist viel älter wie ich, ja. Ich habe ja insgesamt 13 Geschwister, das heißt jetzt nur noch 12. Eine ist mittlerweile gestorben. Mhm. Und die war allerdings auch betroffen, das weiß ich ganz sicher. Und ich war auch nicht die Einzige, also es waren noch, von denen ich weiß, insgesamt 3. Du warst damals wie alt? Ich war damals Ende 5 bis zu meinem 10. Lebensjahr ungefähr. Bis zum 10. Dann ist meine Mutter gestorben und dann bin ich zu meiner Tante gezogen, die Schwester meiner Mutter, und bin quasi mehr oder weniger geflüchtet. Dieser Missbrauch über 5 Jahre, der Mann deiner Schwester, der damals ein erwachsener Kerl war natürlich, weil deine Schwester viel älter war, hat deine Schwester da irgendwas von mitbekommen? Das kann ich dir nicht sagen, ob die das mitbekommen hat. Ich weiß nur, eine von meinen Schwestern hat es mitbekommen, also nicht die Frau von ihm, sondern eine andere Schwester, weil die ja damals auch bei uns mit im Haus gewohnt haben. Und aber es ist eigentlich nie ein Wort darüber gesprochen worden oder so. Ist das diese Schwester, die das mitbekommen hat, über die du sagst, die hasse ich? Nee, also die Schwester meines Schwagers hasse ich, der das mit uns gemacht hat. Also. Weil die hat ihn ja ins Haus gebracht. Ah, verstehe, verstehe. Ist das irgendwann später mal bekannt geworden in der Familie, was da geschehen ist? Ja, wir haben, also meine jüngste Schwester hat im Jahr 2000 geheiratet. Mhm. Da war ich eingeladen. Also ich wohne ja in Deutschland, meine Schwestern wohnen alle in Österreich. Mhm. Und da ist die Sprache da drauf gekommen. Mhm. Und ja, und dann haben wir das irgendwann zur Anzeige gebracht. Ah, ja. Und 2003 war dann der Prozess in Österreich. Ja. Und da ist er zu 10 Jahren Haft verurteilt worden. Ah ja. Und ich spreche jetzt nur deswegen, also Veronika, ich muss mal ganz unhöflich sein. Die Sendung ist gleich rum. Ja? Ich muss dich mal hier eben verabschieden. Wir melden uns gleich wieder bei dir. Legst du bitte auf, wir melden uns gleich wieder. Ja, alles klar. Okay, bis gleich, tschüss. Bis gleich, tschüss. In der Technik, Uwe Petersen, morgen sind wir.